Seit dem Beginn der Baumpflanzung im Frühling dieses Jahres haben die Funktionäre und Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft republikweit bisher über 6.640.000 Bäume gepflanzt. Die Mitglieder des Landwirtschaftsverbandes der Stadt Pyongyang beschafften sich Dutzende tausend Setzlinge der nützlichen Bäume wie Pinie und Aprikose und pflanzten diese in der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae und an mehreren Orten in der Stadt Pyongyang an. Die Funktionäre und Mitglieder des Landwirtschaftsverbandes vom Bezirk Nordpyongan pflanzten über 760.000 nützliche Bäume am Rande der Straßen und den Flussufern. Auch die Mitglieder des Landwirtschaftsverbandes der Bezirke Gangwon Nord und Süd Fanghae, Süd Pyongan und Süd Hamgyong setzen sich mit patriotischer Gesinnung für die Baumpflanzung im Frühling ein.